Sie sind auch da, Herr Major? Liebe Franziska, ich habe dich noch nicht willkommen heißen können. In Gedanken werden Sie es doch schon getan haben. Ich weiß, Sie sind mir gut. Hast du ihr den Brief übergeben? Ja, und hier übergebe ich Ihnen... Eine Antwort. Nein, Ihren eigenen Brief wieder. Was? Sie will ihn nicht lesen? Sie wollte wohl, aber wir können geschrieben es nicht gut lesen. Schäkerin! Und wir denken, dass das Briefschreiben für die nicht erfunden ist, die sich möglich miteinander unterhalten können, sobald sie wollen. Welcher Vorwand! Sie muss ihn lesen. Er enthält meine Rechtfertigung, alle die Gründe und Ursachen. Das will das Fräulein von Ihnen selbst hören, nicht lesen. Sie erwartet Sie um 3 Uhr. Sie will ausfahren und die Stadt besehen. Sie sollen mit ihr fahren in einem schönen, verschlossenen Wagen. Unmöglich. Ja, ja, im Wagen muss der Herr Major Katz aushalten. Da kann er uns nicht entwischen. Kurz, Sie kommen, Herr Major, und Punkt 3. Nun, Sie wollten mich ja auch allein sprechen. Was haben Sie mir denn zu sagen? Ja, so, wir sind nicht allein. Doch, Franziska, wir wären allein. Haben Sie vor dem Herrn Wachtmeister keine Geheimnisse? Nein, keine. Gleichwohl dünkt mich, sollten Sie welche vor ihm haben? Warum das, Frauenzimmerchen? Besonders Geheimnisse von einer gewissen Art. Frauenzimmerchen. Was heißt das? Husch ist zum Finger, Herr Wachtmeister. Frauenzimmerchen, sie wird ja wohl Spaß verstehen. Werner, du hast doch nicht vergessen, was ich dir mehrmal gesagt habe, dass man über einen gewissen Punkt mit dem Frauenzimmer nie scherzen muss. Ach, bei meiner armen Seele, ich kann es vergessen haben. Frauenzimmerchen, ich bin... Nun, wenn es Spaß gewesen ist, das mal will ich es ihm verzeihen. Wenn ich denn durchaus kommen muss, Franziska, so mache doch nur, dass das Fräulein den Brief vorher noch lieset. Das wird mir die Peinigung ersparen, Dinge noch einmal zu sagen, die ich so gern vergessen möchte. Da, gib ihr ihn. Aber sehe ich recht? Der Brief, Franziska, ist ja erbrochen. Wahrhaftig, er ist erbrochen. Wer muss ihn denn erbrochen haben? Doch gelesen haben wir ihn wirklich nicht, Herr Major, wirklich nicht. Wir wollen ihn auch nicht lesen, denn der Schreiber kommt selbst. Kommen Sie ja, und wissen Sie was, Herr Major? Kommen Sie nicht so, wie Sie da sind, in Stiefeln, kaum frisiert. Kommen Sie in Schuhen und lassen Sie sich frisch frisieren. So sehen Sie mir gar zu preußisch aus. Ich danke dir, Franziska. Wir behielten Sie gern zum Essen, aber Ihre Gegenwart möchte uns an dem Essen hindern. Und sehen Sie, so gar verliebt sind wir nicht, dass uns nicht hungerte. Ich gehe, Franziska. Bereite Sie indes ein wenig vor. Komm, Werner, du sollst mit mir essen. An der Wirtstafel hier im Hause, da wird mir kein Bissen schmecken. Bei mir auf der Stube. So folge ich Ihnen gleich. Nur noch ein Wort mit dem Frauenzimmerchen. Das gefällt mir nicht übel.